Die schlimmen alten Zeiten. Fangen wir mal klein an, mit den Insekten. Für Steinzeitmenschen waren diese Plagegeister die reinste Heimsuchung. Und wenn du jetzt meinst, Insekten seien zwar lästig, aber nun auch kein Riesendrama, dann mach doch mal einen kleinen Test, falls es warm genug ist. Geh nach draußen, such dir einen gemütlichen Platz auf einer Wiese, vielleicht unter einem Baum, und leg dich für eine Stunde dorthin. Du darfst dich aber nicht rühren, nicht mal einen Finger und auch nicht kratzen. Lieg einfach da und warte ab. Es wird garantiert nicht lange dauern, bis dir die ersten Ameisen über die Füße krabbeln, eine Mücke um dein Ohr sirrt und eine Fliege auf deiner Nase sitzt. Ganz zu schweigen von den Spinnen. Aber wie gesagt, keine Bewegung, einfach nur daliegen. Nach einer Stunde kannst du dich noch einmal fragen, ob du wirklich in eine Zeit reisen möchtest, in der du jede Nacht unter einem Baum oder in einem notdürftigen Unterschlupf schlafen musstest, zusammen mit unzähligen Krabbelviechern. Denn schützende, solide Wände mit Fenstern, die du zumachen konntest, gab es noch nicht. Und natürlich machten nicht nur Insekten den Menschen zu schaffen, sondern auch Löwen, Schlangen und Krokodile. Im Fernsehen oder Zoo siehst du Löwen bestimmt gerne, oder? Klar, sie springen ja auch nicht aus dem Bildschirm oder ihrem Käfig heraus. Aber was, wenn einer bei dir durch die Nachbarschaft streifen würde? Würdest du dich dann auch noch aus dem Haus trauen? Zur Schule gehen? Freunde besuchen? Ein anderes Thema war das Wetter. Wenn es regnete, wurden die Menschen natürlich nass. Nein, nicht nass. Klatschnass. Im Winter froren sie sich halbtot und im Sommer zerflossen sie in der Hitze. Sie konnten sich ja schlecht den ganzen Tag in eine dunkle, kühle Höhle zurückziehen. Sie mussten raus und Nahrung beschaffen, sonst verhungerten sie. Leider waren auch Unfälle nicht selten, und da es keine Ärzte, Krankenhäuser und Medikamente gab, konnten selbst kleine Verletzungen mordsgefährlich werden. Wenn zum Beispiel ein Junge beim Früchtepflücken vom Baum fiel und sich das Bein brach, dann hatte er ein Problem. Bettruhe, bis der Knochen verheilt war, gab's nämlich nicht. Erstens gab es kein Bett, zweitens wollte die Gruppe vielleicht weiterziehen und drittens wäre er jedem Raubtier hilflos ausgeliefert gewesen. Überhaupt war die Nahrungssuche für Kinder besonders gefährlich, eben weil sie viele Sachen noch nicht so gut konnten. Zum Beispiel auf Bäume klettern oder wilden Tieren entkommen. Deshalb war jeder einzelne Tag eine neue Prüfung für sie. Du kannst dir ihre Woche ungefähr so vorstellen. Montags stand Schlangenwache auf dem Prüfungsplan, dienstags Orientierung im nächtlichen Wald. Mittwochs ging es auf Mammutjagd, donnerstags musste ein eisiger Fluss durchschwommen und freitags giftige von essbaren Pilzen unterschieden werden. Und am Wochenende war frei? Fehlanzeige. Samstags gab's die Kletterprüfung oben in den Baumwipfeln und sonntags musste wilder Honig geklaut werden, möglichst ohne Stiche von wütenden Bienen zu kassieren. Leider ging es in diesen Prüfungen nicht um Noten, sondern um Leben und Tod. Wenn du als Steinzeitkind in einer dieser Disziplinen versagtest, konnte dein letztes Stündlein geschlagen haben. Vielleicht ist unsere moderne Welt ja doch gar nicht so übel.